Sie hörten Judas von Marcel Pagnol aus dem Französischen von Walter Haug. Die Rollen und ihre Sprecher waren Simon, Thomas Holzmann, Judas, Markus Beusen, Mutter Doris Schade, der Alte Wolfgang Büttner, Osias Michael Harles, Thaddäus Joachim Höppner, Pontius Pilatus Reinhard Glemnitz. In weiteren Rollen Stefan Born, Tobias Lelle, Gundula Rapsch, Michael Mendel, Jochen Striebeck, Rudolf Wessely, Gerd Anthoff, Mogens von Gardow und viele andere. Regie Michael Peter, Produktion Bayerischer Rundfunk 1988.